Erst nach langer Zeit sprach Gott zu Elia. Er sagte, geh zu Ahab. Ich will wieder Regen schicken. Zweiter Elia ging los zu Ahab. In der Stadt Samaria gab es eine sehr große Hungersnot. Dritter Ahab rief Obadja zu sich. Obadja war der Chef im Palast. Er liebte Gott sehr. Vierter Isabel tötete die Propheten Gottes. Aber Obadja rettete 100 von ihnen. Er versteckte sie in Höhlen. Fünfter Ahab sagte zu Obadja, wir suchen Wasserquellen im Land. Vielleicht finden wir Gras für die Tiere. Sechster, sie teilten das Land auf. Ahab ging in die eine Richtung. Obadja ging in die andere Richtung. Siebter, Obadja war unterwegs. Plötzlich traf er Elia. Er erkannte ihn und verbeugte sich tief vor ihm. Achter, Elia antwortete, ja, ich bin es. Geh zu deinem Herrn Ahab. Sag ihm, Elia ist hier. Neunter, Obadja sagte, was habe ich falsch gemacht? Warum soll Ahab mich jetzt töten? Zehnter, Ahab hat dich überall gesucht. Er fragte in jedem Land nach dir. Die Leute mussten schwören. Elfter, und jetzt sagst du mir, geh und sag Ahab, dass Elia hier ist. Zwölfter, vielleicht nimmt Gottes Geist dich weg. Ahab findet dich dann nicht. Dann wird er mich töten. Dreizehnter, weißt du nicht, was ich getan habe? Ich habe 100 Propheten in Höhlen vor Isabel versteckt. Vierzehnter, und nun soll ich zu Ahab gehen? Er wird mich sicher töten. Fünfzehnter, Elia sagte, ich diene dem lebendigen Gott. Heute werde ich mich Ahab zeigen. Sechzehnter, Obadja ging zu Ahab und erzählte es ihm. Dann ging Ahab zu Elia. Siebzehnter, Ahab sah Elia. Er fragte, bist du es, der Israel Unglück bringt? Achtzehnter, Elia antwortete, nicht ich bringe Unglück. Du und deine Familie tun das. Ihr dient den Baalen. Neunzehnter, hol jetzt das ganze Volk zum Berg Karmel. Bring auch die vielen Propheten von Baal mit. Zwanzigster, Ahab schickte Boten zu allen Israeliten. Er versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. 21. Elia sagte zum Volk, entscheidet euch für einen Gott. Wenn Jahwe Gott ist, dann folgt ihm. 22. Elia sagte, ich bin der einzige Prophet von Gott hier. Aber Baal hat 450 Propheten. 23. gibt uns 2 Stiere. Die Propheten von Baal wählen einen aus. Aber sie machen kein Feuer. 24. ruft euren Gott an. Ich rufe Jahwe an. Der Gott mit dem Feuer ist der wahre Gott. 25. Elia sagte zu den Propheten von Baal, fangt ihr an. Ruft euren Gott, aber ohne Feuer. 26. sie riefen Baal vom Morgen bis zum Mittag an. Aber es gab keine Antwort. Sie tanzten. 27. am Mittag lachte Elia über sie. Er sagte, ruft lauter. Vielleicht schläft euer Gott gerade. 28. sie schrien sehr laut. Sie schnitten sich mit Messern. Ihr Blut floss an ihnen herab. 29. der Mittag verging. Sie machten so weiter bis zum Abend. Aber es gab keine Stimme. 30. Elia sagte zum Volk, kommt her zu mir. Er baute den kaputten Altar von Gott wieder auf. 31. Elia nahm 12 Steine. Das war die Zahl der Stämme von Israel. 32. Er baute mit den Steinen einen Altar. Er grub einen Graben um den Altar. 33. Er legte das Holz auf den Altar. Er schnitt den Stier in Stücke. 34. Er sagte, gießt viel Wasser über das Fleisch und das Holz. Sie taten es 3-mal. 35. Das Wasser floss um den Altar herum. Auch der Graben war voll mit Wasser. 36. Am Abend betete Elia, Gott von Israel. Zeige heute, dass du der wahre Gott bist. 37. Höre mich, Gott. Das Volk soll wissen, dass du ihre Herzen zurückgewinnen willst. 38. Da fiel Feuer von Gott herab. Es verbrannte das Fleisch, das Holz und die Steine. 39. Das Volk sah das. Sie fielen auf den Boden. Sie riefen, Jahwe ist der wahre Gott. 40. Elia sagte, fangt die Propheten von Baal. Er brachte sie zum Bach und tötete sie. 41. Elia sagte zu Ahab, geh jetzt essen und trinken. Ich höre schon den Regen kommen. 42. Ahab ging zum Essen. Elia stieg auf den Berg. Er beugte sich tief zur Erde. 43. Er sagte zu seinem Diener, schau zum Meer. Der Diener schaute 7-mal hin. 44. Beim 7. Mal sah er eine kleine Wolke. Elia sagte, sag Ahab, er soll schnell fahren. 45. Der Himmel wurde schwarz. Es gab viel Wind und starken Regen. Ahab fuhr nach Jezreel. 46. Gott gab Elia große Kraft. Er rannte vor Ahab her bis nach Jezreel.